Ballerina, arme Ballerina, deine Augen sind voll Tränen. Siehst du nicht, dass tausend Männer jeden Abend sich nach deinem Lächeln sehnen? Kleine Ballerina, arme Ballerina, viele möchten dich verwöhnen. Nur die Pirouetten können dich nicht retten, glücklich ist man nicht allein. Tanz ist wie ein Traum so wunderbar, der uns Flügel gibt. Aber heute wird nur ein Wunder wahr für ein Herz, das liebt. Schön ist es, dahin zu schweben, leicht erscheint uns dann das ganze Leben. Doch verdunkelt sich das helle Haus, ist der Zauber aus. Kleine Ballerina, arme Ballerina, deine Augen sind voll Tränen. Siehst du nicht, dass tausend Männer jeden Abend sich nach deinem Lächeln sehnen? Kleine Ballerina, arme Ballerina, viele möchten dich verwöhnen. Doch du träumst von Liebe, so wie ich von Liebe, darum bist du nicht allein.